Er ging hinaus. Schwankend. Ihm war schwindelig. Er fühlte seine Füße nicht mehr. Langsam begann er, die Treppe hinabzusteigen und stützte sich dabei mit der rechten Hand an der Wand. Es war ihm, als ob ein Hausmeister mit einem Pass in der Hand, der die Treppe hinaufstieg, zum Büro, ihn im Vorübergehen gestoßen habe. Als ob ein Hündchen irgendwo im unteren Stockwerk ununterbrochen belle und als ob ein Weib ein Holzscheit nach dem Hündchen werfe und es anschreie. Er ging die Treppe hinunter und trat in den Hof. Hier auf dem Hof, unweit vom Ausgang, stand Sonja, totenbleich, starr und sah ihn fassungslos an. Er blieb vor ihr stehen. Der Ausdruck ihres Gesichts verriet Schmerz, Qual, Verzweiflung. Sie schlug die Hände zusammen. Ein missgestaltetes, verlorenes Lächeln erschien mühsam auf seinen Lippen. Er stand eine Weile, lächelte, wandte sich um und ging wieder hinauf in das Polizeibüro. Ilja Petrowitsch hatte sich gesetzt und suchte in irgendwelchen Papieren. Vor ihm stand derselbe Mann, der vorhin auf der Treppe Raskolnikow gestoßen hatte. »Ah, Sie sind es wieder! Haben Sie etwas vergessen? Was ist mit Ihnen?« Raskolnikow näherte sich ihm mit blassen Lippen, mit unbeweglichem Blick, trat langsam an den Tisch heran, stützte sich mit der Hand darauf, wollte etwas sagen, konnte es aber nicht. Man hörte nur ein paar unzusammenhängende Laute. »Ist Ihnen schlecht? Ein Stuhl! Hier, setzen Sie sich auf den Stuhl! Setzen Sie sich! Wasser!« Raskolnikow ließ sich auf den Stuhl nieder, wandte aber die Augen nicht ab vom Gesicht des äußerst unangenehm überraschten Ilja Petrowitsch. Beide blickten eine Minute lang einander an und warteten. Das Wasser wurde gebracht. »Ich war es«, begann Raskolnikow. »Trinken Sie etwas Wasser!« Raskolnikow schob mit der Hand das Wasser beiseite und sagte leise, mit Pausen, aber deutlich, »Ich war es, der damals die alte Beamtenwitwe und ihre Schwester Lisaveta mit dem Beil erschlagen und beraubt hat.« Ilja Petrowitsch öffnete den Mund. Von allen Seiten kam man herbei. Raskolnikow wiederholte seine Aussage.